Rund 50 Jahre sind seit dem Ersten Weltkrieg verstrichen. Damals zogen deutsche Reiter noch mit Lanzen ausgerüstet ins Feld. Heute leben wir unter dem Schatten oder auch dem Schutz einer riesigen Menge Waffen von schwer vorstellbarer Zerstörungskraft. Der Erste Weltkrieg kostete das Leben von 9 Millionen Soldaten. Viele Hunderttausende Zivilisten waren das Opfer des Hungers. Ein Krieg heute würde diese Zahlen vervielfachen. Die absolute Vernichtungskraft nuklearer Waffen hat die begreifliche Meinung entstehen lassen, dass der so oft, aber meist unrichtig zitierte Satz »Der Krieg ist die Fortsetzung der Politik unter Einmischung anderer Mittel« keinen Sinn mehr haben könne. Mit dieser voreiligen Ungültigkeitserklärung beginnt das Missverständnis über die Thesen des preußischen Generals Karl von Clausewitz aber keineswegs. Zu ihrem eigenen Nachteil haben die Deutschen das Werk vom Kriege in zwei gewaltigen Völkerringen missachtet. Solange sie die Lehren von Clausewitz beachtet haben, gewannen sie ihre Kriege. Doch mit der Abkehr von Clausewitz begannen auch die Niederlagen im Ersten und später im Zweiten Weltkrieg. Nach einer Niederlage wird nach Gründen gefragt. Sie sind oft ganz einfach und liegen so klar zutage, dass nur der mit Blindheit Geschlagene sie übersieht. In dieser Rolle befanden sich weite Kreise des deutschen Volkes nach der deutschen Niederlage im Ersten Weltkrieg. Trotz mancher Einsicht in die eine oder andere Ursache, den einen oder anderen Umstand, waren die Deutschen als Gesamtheit, als Volk, nicht fähig, sich vorurteilslos mit dem gewaltigen Geschehen auseinanderzusetzen und zu prüfen, welches die Gründe waren für den Krieg und für die Niederlage, wo eigene, wo anderer Schuld, wo Verdienst und Leistung oder Versagen und Unfähigkeit vorlagen. Der oft missbrauchte Begriff Verantwortung wurde ein weiteres Mal auf den Kehrichthaufen der Geschichte gefegt. Die Verantwortung wurde verschoben und schließlich falsche Schuld aus ihr gemünzt. Die Niederlage und ihre Folgen, der Zusammenbruch der Monarchie und der Versailler Vertrag sollten das Volk aufwühlen und in viele Lager spalten. Ohne Zahl waren die Rechtfertigungen der ehemals Verantwortlichen und, seltsam genug, ihre Anklagen gegen die Männer, die in die Bresche gesprungen waren und die Auflösung des Deutschen Reiches verhindert hatten. Die Bücher und Schriften wurden zu Bibliotheken, die Hetzreden füllten Versammlungssäle und formierten Bataillone. Und eines Tages, nach fast 20 Jahren, marschierten die Bataillone und nahmen den Krieg wie eine unterbrochene, noch unvollendete Arbeit wieder auf. Hatte doch der große Feldmarschall von Hindenburg seine Kriegserinnerungen mit dem Satz beendet: »In dieser Zuversicht lege ich die Feder aus der Hand und baue fest auf dich, du deutsche Jugend.« Das Ergebnis ist bekannt. Es war so, wie es kommen musste, wenn ohne Sinn und Verstand bis zum letzten Atemzug gekämpft wurde. Gerade so, wie es im Ersten Weltkrieg von der obersten Heeresleitung verlangt worden war und wie ein Gutachter in dem Ausschuss des Deutschen Reichstags zur Untersuchung der Ursachen des deutschen Zusammenbruchs erklärt hatte. Der General von Kuhl, ehedem Generalstabschef der Heeresgruppe Kronprinz Ruprecht von Bayern. »Unsere Ehre verlangte, die Waffen nicht eher zu strecken, als bis jeder weitere Widerstand unmöglich war. So weit war unsere Kraft aber im Herbst 1918 nicht erloschen.« Der General von Kuhl stellte fest: »Es muss klar ausgesprochen werden, dass von der Möglichkeit eines Sieges im Herbst 1918 nicht mehr die Rede sein konnte. Der Krieg war endgültig verloren. Auch ein Verständigungsfrieden war nicht mehr zu erreichen, sondern es konnte sich bei weiterem Widerstand nur darum handeln, einen allzu ungünstigen Abschluss des Krieges zu verhindern.« Das waren zwar Phantastereien, wie der Ausgang des Zweiten Weltkriegs beweist, aber der letzte Chef der obersten Heeresleitung, der Feldmarschall Paul von Hindenburg und Benneckendorf, hatte im Untersuchungsausschuss als Zeuge die Parole ausgegeben: »Wir waren am Ende. Wie Siegfried unter dem hinterlistigen Speerwurf, so stürzte unsere ermattete Front. Vergebens hatte sie versucht, aus dem versiegenden Quell der heimatlichen Kraft neues Leben zu trinken.« Der Gutachtergeneral von Kuhl wusste abzuwandeln: »Die Revolution hat dem Heere im letzten Augenblick den Dolch in den Rücken gestoßen, nachdem eine lange Wühlarbeit vorher es zu untergraben gesucht hat.« Kuhl sagte, nachdem eine lange Wühlarbeit vorher es zu untergraben gesucht hat. Wohlgemerkt, er sagte also nicht voll Zweifel untergraben versucht hat, er sagt aber ebenso wenig ohne jeden Zweifel untergraben hat. Der Dolchstoß ist keine Legende, sondern eine klare Bezeichnung für eine der traurigsten Tatsachen unserer Geschichte. Gutachter von Kuhl und vor allem Ludendorff, Hindenburg und eine ganze Reihe anderer und damals Verantwortlicher haben versucht, für Verlauf und Ausgang des über 4 Jahre währenden Krieges den letzten Monat, den Oktober 1918, als allein entscheidend hinzustellen. Das ist eine unsinnige und unzulässige Betrachtungsweise. Wenn der längst überforderte deutsche Widerstandswille vollends erdolcht worden ist, dann geschah dies allein durch die plötzliche und überraschende Forderung der obersten Heeresleitung nach Herausgabe eines Waffenstillstandsangebots. Dieses überstürzte Verlangen der OHL und seine Folgen war der letzte schwere Verstoß in einer langen Reihe gegen die Lehre des großen deutschen Denkers Clausewitz, die da lautet: Der Krieg ist ein Instrument der Politik. Das Unterordnen des politischen Gesichtspunktes unter den militärischen wäre widersinnig, denn die Politik hat den Krieg erzeugt. Sie ist die Intelligenz, der Krieg aber bloß das Instrument und nicht umgekehrt. Es bleibt also nur das Unterordnen des militärischen Gesichtspunktes unter den politischen möglich. Diese Ordnung herrschte unter der kraftvollen politischen Führung, wie sie Otto von Bismarck dem Deutschen Reiche gab. Nach dieser Ordnung entschied auch der alte Kaiser. Anders wurde es, als der Enkel in jungen Jahren die Zügel forsch an sich riss und beeindruckt vom Ruhm und Glanz strahlender Siege unter seinem Großvater das Militärische überbewertete und ihm den Vorrang vor allem anderen gab. Da wurde das natürliche Verhältnis von der Unterordnung des Militärischen unter das Politische in das unnatürliche Gegenteil verkehrt. Im Verein mit dieser Entwicklung steht die Abkehr von Clausewitzens Werk. Sie beginnt schon mit der Jahrhundertwende, wie der Historiker Werner Halweg festgestellt hat. Sie betrifft nicht nur die Clausewitzsche Erkenntnis von der Unterordnung des Militärischen unter das Politische. Sie findet sich auch in der einseitigen Betrachtung und Bewertung der These von der Vernichtung des Gegners. Auch hier wird das politische Element übersehen, das Clausewitz in seinem Kapitel über die Vernichtung des Gegners einflicht. Im Jahre 1912 glaubte der General- und Militärschriftsteller von Bernhardi, die These von Clausewitz, wonach die Verteidigung die stärkere Kriegsform sei, endgültig widerlegt zu haben. Und der Mann, der den bis dahin größten aller Kriege verloren hatte, und zwar militärisch verloren hatte, General Erich Ludendorff, schrieb über Clausewitzens Werk vom Kriege: Im Übrigen gehört das Werk einer vergangenen weltgeschichtlichen Entwicklung an und ist heute weitgehend überholt. Ja, sein Studium kann sogar verwirrend wirken. Nun, Ludendorff hatte allen Grund, so zu schreiben. Französische Kritiker haben in den 30er Jahren, als Ludendorff dies schrieb und in Deutschland die theoretische Abkehr von Clausewitz auf ihrem Höhepunkt war, die Missachtung seiner Lehren als einen der wesentlichsten Gründe für die deutsche Niederlage im Ersten Weltkrieg bezeichnet. Das Missverständnis über Clausewitz zeigt sich am deutlichsten in der Vorstellung, sein Werk vom Kriege sei lediglich ein Lehrbuch für die Absolventen von Kriegsschulen. Clausewitz hat sein Werk nie als ein Regelbuch für die Kriegsführung betrachtet, sondern als eine Theorie, die dem Handelnden, dem Staatsmann wie dem Feldherrn, bei der Erkenntnis der Wirklichkeit hilft. Noch hat sich bis heute bei uns nicht durchgesetzt, dass dieser preußische General einer der größten politischen Denker Deutschlands war. Bei seinem großartigen Versuch, Natur und Wesen des Krieges zu deuten, stellte Clausewitz in seinem unvollendeten Werk das Verhältnis des Militärischen zum Politischen in den Mittelpunkt seiner Betrachtungen. In der Politik geht es um ein Ziel. Die Kriegsführung ist nur ein Mittel dahin. Dieses Zitat bedeutet so wenig wie das zum Schlagwort gewordene Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln, ein Votum Clausewitzens für den Krieg, wie das oft fälschlich angenommen wird und in der Vergangenheit angenommen wurde. Der Titel seines Werkes heißt »Vom Kriege«, nicht »Für den Krieg«. In keinem Fall ist es die Kriegskunst, welche als Präzeptor der Politik betrachtet werden kann. Und wir können hier die Politik nur als Repräsentanten aller Interessen der ganzen Gesellschaft betrachten. Die Frage bleibt also nur, ob bei Kriegsentwürfen der politische Standpunkt dem rein militärischen, wenn ein solcher überhaupt denkbar wäre, weichen, das heißt ganz verschwinden, oder sich ihm unterordnen. Oder ob er der Herrschende bleiben und der militärische ihm untergeordnet werden müsse. Dass der politische Gesichtspunkt mit dem Krieg ganz aufhören sollte, würde nur denkbar sein, wenn die Krieger aus bloßer Feindschaft Kämpfe auf Leben und Tod wären. Wie sie sind, sind sie nichts als Äußerungen der Politik selbst. Nichts von dem ist verstanden worden. Doch missachtet oder verstoßen wurde gegen die Lehren des preußischen Generals vor und im Ersten Weltkrieg nicht allein von den Militärs, also dem Generalstab und den verschiedenen obersten Heeresleitungen. Auch der Reichskanzler Bethmann-Hollweg, der das Deutsche Reich in diesen Weltkrieg führte oder ihm diesen nicht zu ersparen verstand, wusste nicht oder begriff nicht, was Clausewitz geschrieben hatte. In aller Arglosigkeit bekannte er später in seinen Betrachtungen zum Weltkrieg: Militärische Notwendigkeiten sind es nach meinen Eindrücken gewesen, welche die Kriegführung geleitet haben. Auch hinter der glänzenden Initiative, die der Generalstab entfaltete, stand der militärische Zwang. Wie der Zwang gelöst wurde, konnte nur das Militär auch da entscheiden, wo militärische und politische Forderungen Hand in Hand gingen. Stärker noch als der preußische Major der Reserve Theobald von Bethmann-Hollweg beugten sich dessen Nachfolger auf dem Stuhl Otto von Bismarcks dem Zwang der Militärs. Angesichts des Umfangs des Clausewitzschen Werkes und der großen Zahl der Ereignisse des Krieges lässt sich ein Vergleich nur in wenigen wesentlichen Schnittpunkten ziehen. Punkt 1. Rüstung und Kriegsplan. Die Drohung des Krieges lag seit langem schon über Europa. Von sehr vielen wurde der Krieg als unvermeidlich angesehen, von vielen sehnlichst herbeigewünscht. Der bereits zitierte Militärschriftsteller von Bernhardi schrieb, der Kampf müsse begonnen werden, solange die Aussicht auf Erfolg und die politischen Umstände noch einigermaßen günstig sind. Warten dürfen wir keinesfalls, bis unsere Gegner ihre Rüstungen vollendet haben und ihrerseits den Augenblick zum Angriff für gekommen halten. Diese Meinung war weit verbreitet, vor allem in den führenden Schichten und sogar bei den direkt Verantwortlichen, wie dem Chef des Generalstabes, Graf von Moltke, einem Neffen des siegreichen Feldherrn der Einigungskriege. Nach seiner Enttäuschung über verschiedentlich verpasste Gelegenheiten erklärte er Monate vor dem Kriege, dass die Gelegenheit so günstig sei, wie sie in absehbarer Zeit nicht wiederkehren könne. Diese gegenüber Militärbevollmächtigten der deutschen Länder geäußerte Auffassung wusste der Generalstabschef in der Julikrise 1914 durchzusetzen. Dennoch, bei Kriegsausbruch war Deutschland auf vielen Gebieten nur unzulänglich, auf vielen anderen Gebieten auf einen Krieg überhaupt nicht vorbereitet. Es gab weder eine wirklichkeitsnahe Vorstellung von einem europäischen Krieg, wie ihn doch der Feldzugsplan des Generalstabs ins Auge fasste, noch eine Vorstellung über die Anforderungen des Krieges an Armee, Bevölkerung, Wirtschaft und andere Faktoren, und schließlich auch keine Idee von den Auswirkungen des modernen Krieges, eines unvorbereiteten Krieges dazu, auf Wirtschaft, Bevölkerung und Armee. Wie konnte man in einen Krieg hineingehen, ohne zu beachten, was Clausewitz geschrieben hatte? Um das Maß der Mittel kennenzulernen, welches wir für den Krieg aufzubieten haben, müssen wir den politischen Zweck desselben unsererseits und von Seiten des Feindes bedenken. Wir müssen die Kräfte und Verhältnisse des feindlichen Staates und des unsrigen in Betrachtung ziehen. Dem war nicht entsprochen worden, denn als Begründung für seine Meinung hatte Graf Moltke unter anderem genannt: Die Überlegenheit der deutschen Artillerie und die ungenügende Ausbildung der Franzosen durch die Einführung der dreijährigen Dienstzeit. Was vor Ausbruch des Krieges als Grund fürs Schlagen galt, war nach dem Kriege eine Ursache für die Niederlage. Diese überraschende Logik fand in Deutschland ihre Gläubigen. Die dreijährige Dienstzeit der Franzosen, als deren Stärke bezeichnet, wurde nach dem Krieg nämlich der unzulänglichen Ausschöpfung der deutschen Wehrkraft gegenübergestellt. Die mangelhafte Aushebung in Deutschland wurde den Parteien der Linken des Deutschen Reichstags zugeschoben. Tatsächlich aber hat das preußische Kriegsministerium über Jahre eine Heeresvermehrung abgelehnt, weil dadurch die überkommene konservative und adelige Zusammensetzung des Offizierkorps gefährdet worden wäre. So blieb es bei diesem Anachronismus gegenüber einem Heer, das sich zum großen Teil aus großstädtischen, meist sozialdemokratisch gesinnten Arbeitern und Angestellten zusammensetzte. Dieser Kurzsichtigkeit entsprach das Unvermögen, technische Waffenentwicklungen zu erkennen und einzuordnen. Der Kriegsminister General von Falkenhayn erklärte einem Abgeordneten, er sei zu der Auffassung gekommen, die Zeppeline taugten nichts, die Flugzeuge aber schon lange nichts. Entsprechend dieser steril bürokratischen Gesinnung des gesamten Ministeriums fehlte es auch an ausreichenden technischen Truppen. Unterschätzt wurden die Möglichkeiten der Motorisierung und damit auch des Panzerwagens. Bereits im russisch-japanischen Krieg 1905 hatte sich die Bedeutung der Maschinengewehre und auch des Spatens gezeigt. Entgegen der Lehren dieses Krieges, in dem zum ersten Male Soldaten sich in die Erde gruben, blieb die Ausbildung des deutschen Offizierkorps einseitig auf den Angriff und dabei wiederum ausschließlich auf Umfassung beschränkt. Durchbruch und Verteidigung waren verpönte und daher fast unbekannte militärische Phänomene geworden. Bei Beginn des Krieges verfügte die deutsche Armee über viel zu wenig Maschinengewehre, aber dafür über Kavallerieregimenter mit Lanzen. Forschheit war mehr gefragt als Klugheit. Die Überlegenheit der deutschen Artillerie, wie sie Moltke behauptete und als einen Grund zum Losschlagen anführte, zeigte sich im Kriege allein bei der schweren, damals Fußartillerie genannt. Die Feldartillerie dagegen zeigte sich den Franzosen entschieden oder gar oftmals entscheidend unterlegen. Über sie sagte ein verständiger General: Man sollte die Feldartillerie mit Ochsen bespannen, damit endlich das Galoppieren aufhört und die Leute anfangen, schießen zu lernen. Die herangaloppierende und auf offenem Felde auffahrende Batterie kennzeichnete den Geist im deutschen Heere vor 1914. Todesmutig und beschränkt. Krieg in seiner eigentlichen Bedeutung ist Kampf. Kampf aber ist ein Abmessen der geistigen und körperlichen Kräfte vermittelst der Letzteren. Dass man die Geistigen nicht ausschließen darf, versteht sich von selbst. Viele Kritiker haben sich mit der Missachtung des Geistigen in der damaligen deutschen Armee beschäftigt und darin eine gewichtige Ursache für die Niederlage Deutschlands im Ersten Weltkrieg gesehen. Mit der Missachtung des Geistigen mag es auch zusammenhängen, dass die deutsche militärische Führung über ein kaum wirklichkeitsnahes Feindbild verfügte. Nicht bedacht worden war der Satz: Die Theorie fordert, dass bei jedem Kriege zuerst sein Charakter und seine großen Umrisse nach der Wahrscheinlichkeit aufgefasst werden, die die politischen Größen und Verhältnisse ergeben. Je näher die Umrisse die Masse der kriegsführenden Staaten umfassen und in den Strudel hineinziehen, umso leichter wird der Zusammenhang seiner Begebenheiten, umso notwendiger, nicht den ersten Schritt zu tun, ohne an den letzten zu denken. Den ersten Schritt zu tun, ohne an den letzten zu denken, heißt die Erfordernisse eines Kriegsplans leugnen. Es gab keinen Kriegsplan. Clausewitz aber sah in ihm den ersten wesentlichen Akt. Der ganze Kriegsplan geht unmittelbar aus dem politischen Dasein der beiden kriegführenden Staaten sowie aus ihren Verhältnissen zu anderen hervor. Der Kriegsplan fasst den ganzen kriegerischen Akt zusammen. Man fängt keinen Krieg an, oder man sollte vernünftigerweise keinen anfangen, ohne sich zu sagen, was man mit ihm und was man in ihm erreichen will. Das erste ist der Zweck, das andere ist das Ziel. Als Zweck des Krieges proklamierte Kaiser Wilhelm II. Die Verteidigung des Vaterlandes. Der politische Zweck als das ursprüngliche Motiv des Krieges wird das Maß sein, sowohl für das Ziel, welches durch den kriegerischen Akt erreicht werden muss, als für die Anstrengungen, die erforderlich sind. Zu dieser These stand aber der Feldzugsplan im Widerspruch. Er sah die Niederwerfung Frankreichs vor, bevor in einem Zweifrontenkrieg Russland gefährlich werden könnte. So ergab sich, dass keine einheitliche Richtung gefunden und eingehalten wurde auf diese oder die andere Art des Krieges, wovon Clausewitz sprach. Diese doppelte Art des Krieges ist diejenige, wo der Zweck das Niederwerfen des Gegners ist, sei es, dass man ihn politisch vernichten oder bloß wehrlos machen und also zu jedem beliebigen Frieden zwingen will, und diejenige, wo man bloß an den Grenzen seines Reiches einige Eroberungen machen will, sei es, um sie zu behalten oder um sie als nützliches Tauschmittel beim Frieden geltend zu machen. Clausewitz schrieb zwar: Die Übergänge von einer Art in die andere müssen freilich bestehen bleiben. Er fügte aber gleich hinzu: Aber die ganz verschiedene Natur beider Bestrebungen muss überall durchgreifen und das Unverträgliche voneinander sondern. Die Proklamation des Kaisers gebot einen Frieden der Verständigung. Angestrebt wurde aber ein Siegfrieden. Der Glaube an den unbedingten Erfolg des Feldzugsplans und das allgemeine Überlegenheitsgefühl hatten sich in der Vorstellung maßgebender Kreise mit weitreichenden Annexionsforderungen verknüpft. Das war unverträglich im Sinne von Clausewitz. Der Streit darüber hielt während des ganzen Krieges an. Punkt 2. Der Feldzugsplan. Es gab diesen Feldzugsplan des Heeres. Es gab auch einen Plan für den Einsatz der Flotte, von dem allerdings der Marineminister, der Leiter des Reichsmarineamtes von Tirpitz, nichts wusste. Doch beide Pläne waren weder koordiniert, noch gab es einen Plan über die Zusammenarbeit mit den Verbündeten, das heißt also einen Plan für die übergeordnete Führung des Koalitionskrieges. Über seinen Anteil an dem Feldzugsplan schrieb der Reichskanzler in seinen Erinnerungen: An der Aufstellung des Feldzugsplanes selbst ist die politische Leitung nicht beteiligt gewesen. Überhaupt ist während meiner ganzen Amtstätigkeit keine Art von Kriegsrat abgehalten worden, bei dem sich die Politik in das militärische Für und Wider eingemischt hätte. Dieses Bekenntnis offenbart den Umfang der Selbstbeschränkung, den sich die politische Führung auferlegte. Wie anders hatte doch Clausewitz gelehrt. Es ist eine unzulässige und schädliche Unterscheidung, wonach ein großes kriegerisches Ereignis oder ein Plan zu solchem eine rein militärische Beurteilung zulassen soll. Ja, es ist ein widersinniges Verfahren, bei Kriegsentwürfen Militäre zu Rate zu ziehen, damit sie rein militärisch darüber urteilen sollen, wie die Kabinette wohl tun. Aber noch widersinniger ist das Verfahren der Theoretiker, dass die vorhandenen Kriegsmittel den Feldherren überwiesen werden sollen, um danach einen rein militärischen Entwurf zum Kriege oder Feldzuge zu machen. Der Vorgang war einzigartig. Die militärische Führung hatte lediglich einen einzigen Feldzugsplan zur Hand. Dieser eine Feldzugsplan war auf eine einzige Möglichkeit, nämlich auf den Zwei-Fronten-Krieg gegen Russland und Frankreich abgestellt. Seine Idee beruhte auf hinhaltender Verteidigung mit schwachen Kräften im Osten und der raschen Niederwerfung des Gegners durch doppelte Umfassung im Westen. Seine Ausführung setzte den Marsch durch Belgien voraus. Der Bruch der belgischen Neutralität musste aber England zwangsläufig auf den Plan rufen. Die politische Führung musste damit zur Gefangenen der militärischen Führung und Planung werden. Bei Clausewitz aber ist zu lesen: Aus dem Kriegsplan geht der Feldzugsplan hervor und ist sogar, wenn nämlich sich alles auf ein Kriegstheater beschränkt, oft identisch mit demselben. Aber auch in die einzelnen Teile eines Feldzuges zieht sich das politische Element hinein. Und es ist wohl selten irgendein großer Akt des Krieges wie eine Schlacht und so weiter, wo sich nicht noch einiger Einfluss davon zeigte. Die Möglichkeit eines Krieges nur mit Russland und nicht auch mit Frankreich war vom deutschen Generalstab nicht vorgesehen worden. Tatsächlich verhielt sich Frankreich in den entscheidenden Julitagen überaus zurückhaltend. Aber Moltke wusste einen Ausweg. Wenn Russland uns den Krieg erklärt, müssen wir, wenn die Haltung Frankreichs zweifelhaft ist, ihm sofort den Krieg erklären. Punkt 3. Der Ausbruch des Krieges. Die Entwicklung der Krise, die zum Krieg führte, stand von deutscher Seite aus ganz eindeutig unter dem Zwang, den der einzige und eingleisige Feldzugsplan des Generalstabes ausübte. Am 28. Juli hatte Moltke in einer Beurteilung der politischen Lage gegenüber dem Reichskanzler die deutsche Mobilmachung im Falle einer russischen Teilmobilmachung gefordert. Je weiter die Vorbereitungen unserer Nachbarn fortschreiten, umso schneller werden sie ihre Mobilmachung beendigen können. Die militärische Lage wird dadurch für uns von Tag zu Tag ungünstiger und kann zu verhängnisvollen Folgen für uns führen. Während der deutsche Reichskanzler seine Abstinenz selbst bei Fragen, wo das Politische überwog, als Verdienst betrachtete, griff der Chef des Generalstabes unentwegt in die Politik ein. Welchen Druck der Generalstabschef auf den leitenden Staatsmann ausgeübt hat, zeigen die Berichte der Militärbevollmächtigten der Bundesstaaten an ihre heimischen Kabinette. So schrieb der bayerische Militärbevollmächtigte an seinen Kriegsminister: Der Chef des Generalstabs setzt seinen ganzen Einfluss darein, dass die selten günstige Lage zum Losschlagen ausgenutzt werden solle. Ohne Wissen der Reichsleitung versuchte Moltke am 30. Juli die sofortige Generalmobilmachung Österreich-Ungarns herbeizuführen. Über den österreichischen Militärattaché wurde Wien von ihm instruiert. Moltke sagte, dass er die Lage kritisch beurteile, wenn die österreichisch-ungarische Monarchie nicht sofort gegen Russland mobilisiert. Von England neuen eingebrachten Schritt zur Erhaltung des Friedens ablehnen. Für Österreich-Ungarn zur Erhaltung? Durchhalten des europäischen Krieges letztes Mittel. Deutschland geht unbedingt mit. Die Folge war, dass Österreich-Ungarn, dessen wegen Deutschland den Bündnisfall annahm, erst 6 Tage nach Deutschland in den Krieg mit Russland eintrat. Der Krieg ist ein Instrument der Politik. Er muss notwendig ihren Charakter tragen. Er muss mit ihrem Maße messen. Die Führung des Krieges in seinen Hauptumrissen ist daher die Politik selbst. Gegen eine Instruktion des Reichskanzlers an den Botschafter in Wien, wonach Österreich empfohlen wurde, den Vermittlungsvorschlag des britischen Außenministers anzunehmen, intervenierte der Generalstab mit Erfolg. Der Leiter des Reichsmarineamtes, Großadmiral von Tirpitz, hatte unter dem 1. August aufgezeichnet: Beim Herausgehen aus der Bundesratssitzung habe ich den Reichskanzler nochmals befragt, weshalb die Kriegserklärung an Russland und unsere Mobilmachung zusammenfallen müssten. Reichskanzler antwortete, es sei nötig, weil die Armee gleich Truppen herüberschicken wolle. In der Aufzeichnung berichtet Tirpitz dann über eine Beratung beim Kaiser. Etwa 4.30 Uhr ins Schloss gerufen. Der Chef des Generalstabs drängte, wir sollten sofort vorgehen. Ich fragte dann auch, ob Truppen unsererseits über die Grenze gehen würden. Antwort nein. Ich erklärte, dann wäre doch keine Kriegserklärung nötig. Den weiteren Verlauf dieser Unterredung und das Verhalten Moltkes schilderte von Lünker, der Chef des kaiserlichen Militärkabinetts. Staatssekretär Gray hatte unserem Botschafter erklärt, England wolle nicht nur selbst neutral bleiben, sondern auch dafür sorgen und Garantie übernehmen, dass Frankreich gleichfalls neutral bliebe. Zum allgemeinen Erstaunen erklärte Moltke, dass der Aufmarsch nach Westen nicht mehr aufzuhalten und dass trotz allem Frankreich mit Krieg überzogen werden müsste. Am 2. August notierte Tirpitz über die Beratung der Kriegserklärung an Frankreich beim Reichskanzler. Bei Frage Durchmarsch durch Belgien, Moltke der Ansicht, dass es keinen anderen Weg gäbe, wir müssten durch. Offenbar seitens Generalstab diese Möglichkeit allein projektiert. Ich sagte, dann müsse eben unsererseits mit dem Krieg gegen England sofort gerechnet werden. Allgemeiner Eindruck, gänzliche Kopflosigkeit der politischen Leitung. Generalstab über die militärische, politische und wirtschaftliche Bedeutung eines Krieges mit England offenbar nicht klar. Jedenfalls rücksichtslos darüber hinweggehen zugunsten der Armee bzw. Landkriegsführung. Moltke meinte beim Herausgehen, er müsse jetzt die politische Leitung in die Hand nehmen. Deutlicher als es hier der mitverantwortliche Marinestaatssekretär von Tirpitz tut, kann das Unvermögen und Versagen der deutschen Führung, der politischen wie der militärischen, kaum geschildert werden. Die Bemerkung des Generalstabschefs Moltke zeigt, dass er sich für den Berufenen hielt, auch die politische Leitung zu übernehmen. Aber Clausewitz meinte: Wir sind weit entfernt zu glauben, dass ein in Akten vergrabener Kriegsminister oder ein gelehrter Ingenieur oder selbst ein im Felde tüchtiger Soldat darum den besten Staatsminister abgeben würde, wo der Fürst es nicht selbst ist. Die Einsicht in das Kriegswesen lässt sich auf die eine oder die andere Art wohl ergänzen. Seine politischen Einsichten beleuchtete der Generalstabschef in seinem Brief an den Staatssekretär des Äußeren Gottlieb von Jagow am 15. August 1914. Vielleicht lassen sich die Vereinigten Staaten zu einer Flottenaktion gegen Russland veranlassen, für die ihnen als Siegespreis Kanada winkt. Das Dilemma der deutschen Führung war jedenfalls komplett. In den folgenden Tagen ergingen noch einige Denkschriften des Generalstabschefs an das Auswärtige Amt in oft erstaunlich bestimmender Formulierung, denen sich das Auswärtige Amt nachzukommen beeilte. Überraschend vor allem war ein Passus, der sich mit der Schweiz befasste. Darin heißt es: Ein Bündnisvertrag mit der Schweiz, der die gesamte schweizerische Heeresmacht der deutschen Heeresleitung unterstellt, braucht nur ratifiziert zu werden. Diese Verabredungen sind strengstens zu sekretieren, um den Chef des schweizerischen Generalstabes nicht durch vorzeitiges Bekanntwerden seiner Regierung gegenüber zu diskreditieren und ihn dem Vorwurf auszusetzen, eigenmächtige Politik getrieben zu haben. Dem deutschen Generalstabschef kam es nicht einen Augenblick lang zum Bewusstsein, welch eigenmächtige Politik er selbst betrieb. Punkt 4. Die Ausführung des Feldzugsplanes. Der ursprüngliche Plan war von Moltkes Vorgänger, dem Grafen Schlieffen, entworfen worden. Er sah die Umfassung des linken Flügels der französischen Front in weit ausholender Bewegung vor. Bei der Kräfteverteilung hatte sich Schlieffen an die Lehre von Clausewitz gehalten. Die beste Strategie ist immer, recht stark zu sein. Zuerst überhaupt und demnächst auf dem entscheidenden Punkt. Moltke veränderte die Stärkeverhältnisse wesentlich. Er schwächte den rechten Flügel, dem die Umfassung des Feindes aufgegeben war, von dem vorgesehenen Verhältnis von 7:1 auf 3:1. Moltke schrieb über seinen Plan. Der den folgenden Operationen zugrunde liegende Gedanke war der, das französische Heer unter Umfassung seines linken Flügels nach Paris ab und nach Südosten zu drängen. Im Verlauf der Kämpfe veranlassten ihn Erfolge in Lothringen, auf eine doppelte Umfassung des Feindes zu hoffen. Er schrieb darüber, es lag mir daran, den Gegner möglichst weit südlich Metz vorkommen zu lassen, um dann womöglich seine beiden Flügel von Norden und Süden her mit umso größerer Aussicht auf einen entscheidenden Erfolg anzugreifen. Abgesehen davon, dass die doppelte Umfassung angesichts der deutschen Unterlegenheit nicht angeraten war, wenn sie nicht sorgfältig angelegt, von überlegenem Geiste geführt und nach solcher Anlage beharrlich und ohne Schwanken verfolgt werden würde, abgesehen davon also waren es genau diese Voraussetzungen, die in der Ausführung des Feldzugsplanes vom deutschen Generalstabschef unbeachtet blieben. Unter allen Ursachen des Sieges muss als die erste angesehen werden, einen großen, entscheidenden Zweck mit Energie und Beharrlichkeit zu verfolgen. Während der Ausführung eines Planes aus dem Stegreif eine ganz andere Absicht aufzunehmen und zu verfolgen, ohne dass die geringsten Voraussetzungen oder Notwendigkeiten dazu bestanden, ist von einem Kritiker eine strategische Ungeheuerlichkeit genannt worden. Clausewitz hatte auf den entscheidenden Punkt hingewiesen. Hier an dieser Stelle, in dieser Stunde, den Gegner zu überwinden, ist die Absicht, in welcher der ganze Kriegsplan mit allen seinen Fäden zusammenläuft. Alle entfernten Hoffnungen und dunklen Vorstellungen von der Zukunft sich zusammenfinden. Es tritt das Schicksal vor uns hin, um die Antwort auf die dreiste Frage zu geben. Was Clausewitz dreiste Frage nannte, ist die Verantwortlichkeit für die Auslösung eines Krieges. Wer sich anmaßt, gleichsam anstelle des Schicksals diese Frage zu beantworten, muss wissen, wie es weitergehen soll. Doch es gebrach allein schon an der straffen Führung. Moltke verstand es nicht, die Armeeführer seiner einheitlichen Leitung zu unterwerfen. Ohne gebieterischen, herrischen Willen, der bis auf das letzte Glied durchgreift, ist aber keine Heerführung möglich. Der Feldherr kann von der Einsicht, dem guten Willen, dem Mut und der Charakterstärke seiner Armeeführer nicht immer das Wünschenswerte erwarten. Er kann also nicht alles ihrem Gutdünken überlassen, sondern muss ihnen manches vorschreiben. Jedenfalls, das Cannet, das der deutsche Generalstabschef der französischen Armee bereiten wollte, wurde zu seinem eigenen. Er wurde abgelöst. Punkt 5. Der Wechsel in der obersten Heeresleitung. Nicht der Wechsel von Moltke zu General von Falkenhayn ist gemeint, sondern die Ablösung Falkenhayns durch das Duumvirat Hindenburg-Ludendorff. Der Kaiser war der dauernden, unendlichen und unaufhörlichen Streitereien zwischen seinem Generalstabschef und den beiden Herren der Ostfront, Generalfeldmarschall von Hindenburg und General Ludendorff, müde. Den Reichskanzler erbosten die Eingriffe Falkenhayns in die Politik. Auch er betrieb dessen Ablösung. Doch schon bald sah sich Bethmann-Hollweg viel schlimmeren Intrigen und Umtrieben ausgesetzt. Mit der Berufung Hindenburgs zum Chef des Generalstabs und des Generals Ludendorff zum Generalquartiermeister Ende August 1916 wurden die Übergriffe und Eingriffe der Leitung in die politische Führung System und Methode. Bereits nach kurzer Zeit kam es zu schwerwiegenden Reibungen zwischen den Militärs und dem Kanzler. Im Umgang mit ihm traten sie herrisch und fordernd auf. Sie verheimlichten kaum die Verachtung vieler Offiziere gegenüber den schlappen Zivilisten. Über die ganze Anmaßung, die ihnen eigen war, gibt der folgende Vorfall Aufschluss. Dem zu einer klärenden Besprechung über die Misserlichkeiten anreisenden Reichskanzler schickte der Feldmarschall einen Ordonnanzoffizier entgegen, der ihm auf dem Bahnhof auszurichten hatte. Der Feldmarschall wünscht die bevorstehende Besprechung ganz formell zu gestalten. Da der Staatssekretär des Inneren weder mit der Kriegführung noch mit der auswärtigen Politik etwas zu tun habe, könne Herr Helfrich an der Besprechung nicht teilnehmen. Der Chef des Zivilkabinetts von Valentini schrieb darüber. Der Vorgang wirft ein grelles Licht auf die Mentalität innerhalb der obersten Heeresleitung. Dem obersten Beamten des Reiches wird eine Behandlung zuteil, wie sie gegenüber einem Subalternen bedenklich wäre. Und das, nachdem kaum 3 Monate vergangen sind, seitdem derselbe erste Beamte seine Stellung beim Kaiser riskiert hat, um diese Generale an die Stelle zu setzen, von der aus sie ihn jetzt so hochmütig behandeln. Mit dieser Geringschätzung des Kanzlers mochten die Militärs ihre dauernden Eingriffe in seinen Bereich vor sich selbst rechtfertigen. Dazu Clausewitz. Auch lehrt die allgemeine Erfahrung, dass trotz der großen Mannigfaltigkeit und Ausbildung des heutigen Kriegswesens die Hauptlineamente des Krieges doch immer von den Kabinetten bestimmt worden sind. Das heißt, von einer, wenn man technisch sprechen will, nur politischen, nicht militärischen Behörde. Das ist vollkommen in der Natur der Dinge. Am 5. November 1916 hatte die oberste Heeresleitung gegen des Kanzlers Rat die Proklamation über die Errichtung des Königreichs Polen durchgesetzt. Ihre bestimmte Hoffnung, dass sich eine 250.000 Polen unter die Fahnen einer mit Deutschland verbündeten polnischen Armee drängen würden, erwies sich bald als Hirngespinst. Den friedenswilligen und mittlerweile einflussreich gewordenen Kreisen Russlands zog diese Proklamation den Boden unter den Füßen weg. Der General wegen wurde der Staatssekretär des Äußeren von Jagow entlassen. Das Friedensangebot vom Dezember 1916, das der Reichskanzler in einer Rede im Reichstag machte, hatten die Generale zu verhindern versucht. Sie verstanden nicht, was Clausewitz geschrieben hatte. Man weiß, dass der Krieg nur durch den politischen Verkehr der Regierungen und der Völker hervorgerufen wird. Aber gewöhnlich denkt man sich die Sache so, dass mit ihm jener Verkehr aufhöre und ein ganz anderer Zustand eintrete, welcher nur seinen eigenen Gesetzen unterworfen sei. Wir behaupten dagegen, dass dieser politische Verkehr durch den Krieg selbst nicht aufhört, nicht in etwas anderes verwandelt wird. Hiernach kann der Krieg niemals von dem politischen Verkehr getrennt werden. Und wenn dies in der Betrachtung irgendwo geschieht, werden gewissermaßen alle Fäden des Verhältnisses zerrissen. Und es entsteht ein sinn- und zweckloses Ding. Während der Weihnachtstage mischte sich die oberste Heeresleitung in unziemlicher Form in die Fragen der Kriegsziele ein, und zwar Belgiens wegen, und in eine, nach Clausewitz ausgesprochen politisch-strategische Frage, nämlich die des uneingeschränkten U-Boot-Krieges. Punkt 6. Der U-Boot-Krieg. So sicher damit gerechnet werden konnte, dass der Feldzugsplan mit dem deutschen Durchmarsch durch Belgien den Kriegseintritt Englands zur Folge haben würde, so konnte auch mit der größten Wahrscheinlichkeit erwartet werden, dass die Verkündung des uneingeschränkten U-Boot-Krieges die Vereinigten Staaten von Amerika zum Feind Deutschlands machen würde. Die militärische Führung war sich dieser Konsequenz bewusst. Sie bestand aber auf ihrer Behauptung, dass die Vereinigten Staaten Deutschland weder entscheidend schaden noch seinen Feinden entscheidend nutzen könnten. Der Reichskanzler beugte sich der Einmischung der Militärs. Deren Verstoß gegen Clausewitz war nun ein zweifacher. Sie verstießen nicht nur gegen das Gebot der Unterordnung des Militärischen unter das Politische, sie verstießen nun auch gegen den folgenden Satz. Dass die Politik an den Krieg Forderungen macht, die er nicht leisten kann, wäre gegen die Voraussetzung, dass sie das Instrument kenne, welches sie gebrauchen will. Also gegen eine natürliche, ganz unersetzliche Voraussetzung. Indem die militärische Leitung so sehr in die Politik eingriff, dass sie sich ihrer bemächtigte und ihre Richtung bestimmte, wurde sie selbst zur Politik, von der Clausewitz verlangte, dass sie das Instrument kenne, welches sie gebrauchen will. Der deutschen militärischen Führung Ludendorff-Hindenburg ist der Vorwurf zu machen, dass sie ihr ureigenes Instrument nicht kannte oder nicht mehr kannte, und politische Anforderungen an dieses stellte, die es nicht erfüllen konnte, wie sich im U-Boot-Krieg und in den Feldzügen des Jahres 1918 zeigte. Die Zahl der deutschen U-Boote reichte nie aus, um die garantierte Voraussage der Marineleitung zu verwirklichen, dass England in die Knie gezwungen würde. Nur dann, wenn die Politik sich von gewissen kriegerischen Mitteln und Maßregeln eine falsche, ihrer Natur nicht entsprechende Wirkung verspricht, kann sie mit ihren Bestimmungen einen schädlichen Einfluss auf den Krieg haben. Wie schädlich dieser Einfluss war, zeigte sich spätestens, als durch das Eingreifen Amerikas der Krieg entschieden war. Zum Dank für Bethmann-Hollwegs Unterwerfung in der Frage des uneingeschränkten U-Boot-Krieges forderte Hindenburg gleich darauf beim Kaiser dessen Entlassung. Ein halbes Jahr später erreichte die oberste Heeresleitung ihr Ziel. Sie erzwang durch Abschiedsgesuche den Rücktritt des Kanzlers, weil er eine Resolution des Reichstags für einen Frieden der Verständigung und des Ausgleiches nicht verhinderte. Punkt 7. Der Friedensvertrag von Brest-Litowsk. An den Friedensverhandlungen in Brest-Litowsk nahm als Vertreter der obersten Heeresleitung der General Max Hoffmann teil, Chef beim Oberbefehlshaber Ost. Der Kaiser verlangte des Generals Vortrag. Entgegen der Auffassung Ludendorffs und Hindenburgs bezeichnete Hoffmann dabei die Angliederung eines breiten Grenzstreifens mit beinahe 2 Millionen Polen als nachteilig für das Reich. Diesen Grenzstreifen zu annektieren war aber von der obersten Heeresleitung gefordert worden. Im Kronrat tags darauf erklärte der Kaiser, dass er seine der Heeresleitung gegebene Zustimmung in der polnischen Frage zurückziehe. Der Widerspruch Ludendorffs, dem sich Hindenburg anschloss, ist als heftig und ungehörig geschildert worden. Der Kaiser entschied darauf, indem er nicht entschied, nämlich dass die OHL noch einmal Vortrag halten solle. Dieser Vorfall wurde von der OHL benutzt, um ihre Meinung mit Hilfe eines weiteren Rücktrittsgesuchs durchzusetzen. In dem Schreiben Hindenburgs an den Kaiser heißt es: Wir hatten die Hoffnung, dass Euer Majestät mit unserer Forderung einverstanden wären und die Reichsregierung entsprechend handeln sollte. Hindenburg fährt dann fort, dass er einen Vorschlag von österreichischer Seite über nur unwesentliche Grenzberichtigungen als mit der Würde Deutschlands nicht vereinbar bezeichnet habe. In seinem Brief heißt es weiter: Eure Majestät legten eine Linie fest, die unsere Forderungen stark beschränkte und die österreich-polnische Lösung für mich und General Ludendorff nicht mehr annehmbar macht. Euer Majestät gestatten zwar, dass die Linie nochmals einer näheren Bearbeitung unterworfen wird. Ich weiß aber nicht, ob noch eine Lösung gefunden werden kann, die unsere schwerwiegenden Bedenken gegen die Überlassung Polens an Österreich zu beschwichtigen imstande wären. Nach einigen anderen Beschwerden kritisiert Hindenburg: Nach den Eindrücken aus Brest scheinen die deutschen Unterhändler mehr diplomatisch als kraftvoll aufgetreten zu sein. Ich vermag die Befürchtungen nicht zu unterdrücken, dass die Art der Verhandlungen und das Ergebnis in Brest die Stimmung des Heeres ungünstig beeinflussen. Er beklagte sich dann darüber, dass der Kaiser das Urteil des Generals Hoffmann höher stellte als sein und Ludendorffs Urteil. Er verwies darauf, dass der General ihm unterstellt und ohne eigene Verantwortung in der polnischen Frage sei. Da heißt es dann in Hindenburgs Schreiben: Der Vorgang hat mich und General Ludendorff schmerzlich berührt. Es ist für uns ein Zeichen, dass Euer Majestät in einer das Leben des deutschen Vaterlands berührenden Frage unser Urteil hintansetzen. Der Brief schließt mit den Worten: Euer Majestät bitte ich alleruntertänigst, allerhöchst, sich grundlegend zu entscheiden. Meine und des General Ludendorffs Person dürfen bei Staatsnotwendigkeiten keine Rolle spielen. Der Kaiser entschied, wie die beiden Militärs es gefordert hatten. Doch stellte er sich vor den General Hoffmann. Der Kaiser hatte sich entgegen besserer Einsicht wieder einmal mehr dem Druck der obersten Heeresleitung gebeugt. So wurde er immer mehr von ihr abhängig und schließlich ihr Gefangener. Dies traf in noch stärkerem Maße für den jeweiligen Reichskanzler zu. Beiden, Kaiser und Kanzler, muss allerdings zugute gehalten werden, dass der Glaube an das Genie und die Unfehlbarkeit sowie an die Zuverlässigkeit und Treue der beiden Militärs bei den meisten Deutschen und vor allem in den führenden Schichten unverrückbar war. Der Kaiser, als der oberste Kriegsherr, war schon längst zu einer Fiktion geworden. Es hätte anderer Persönlichkeiten bedurft, als es Wilhelm und die Reichskanzler waren, um die beiden Militärs zum Gehorsam zu zwingen. Die Möglichkeit von Reibereien und Gegensätzen zwischen der militärischen und politischen Führung sah Clausewitz. Deshalb riet er: Soll ein Krieg ganz den Absichten der Politik entsprechen und soll die Politik den Mitteln zum Kriege ganz angemessen sein, so bleibt, wo der Staatsmann und der Soldat nicht in einer Person vereinigt sind, nur ein gutes Mittel übrig, nämlich den obersten Feldherrn zum Mitglied des Kabinetts zu machen, damit dasselbe Teil an den Hauptmomenten seines Handelns nehme. Er ließ aber keinen Zweifel daran, wer die politische Führung haben soll. Wir wollen durchaus nicht, dass die Einsicht in das Kriegswesen die Haupteigenschaft des Staatsministers sei. Ein großartiger, ausgezeichneter Kopf, ein starker Charakter. Das sind die Haupteigenschaften. Und um deutlich zu machen, dass er keinen Soldaten meinte, fügte er sogleich hinzu: Frankreich ist in seinen kriegerischen und politischen Händeln nie schlechter beraten gewesen als unter den Gebrüdern Belleisle und dem Herzog von Choiseul, obgleich alle drei gute Soldaten waren. Warnt diese Erinnerung schon vor dem Typ des engen Nur-Soldaten als Staatsmann, wie er dann durch Hindenburg und Ludendorff verkörpert wurde, so erscheint es geradezu wie eine Vorahnung dessen, was den Deutschen im Ersten Weltkrieg mit zwei Feldherren beschert wurde, wenn Clausewitz schrieb: Höchst gefährlich ist der Einfluss eines anderen Militärs als des obersten Feldherrn im Kabinett. Selten wird das zum gesunden, tüchtigen Handeln führen. Das treibende Element war meist Ludendorff, wenn die beiden Generale sich in die Politik einmischten. Dieser Einmischung fielen, außer Bethmann-Hollweg, ein weiterer Reichskanzler, der Chef des kaiserlichen Zivilkabinetts und ein weiterer Staatssekretär des Äußeren zum Opfer, um nur die wichtigsten Personen zu nennen. Die Zahl der Rücktrittsdrohungen beider Generale, um die Entlassung missliebiger zu erreichen und um ihren Willen in politischen Sachfragen durchzusetzen, sind hier nicht gezählt worden. Allein sie verstießen immer gegen die Erkenntnis: Bedenken wir, dass der Krieg von einem politischen Zweck ausgeht, so ist es natürlich, dass dieses erste Motiv, welches ihn ins Leben gerufen hat, auch die erste und höchste Rücksicht bei seiner Leitung bleibt. Punkt 8. Die Frühjahrsoffensive 1918 und Deutschlands Zusammenbruch. Zum ersten Mal in diesem Kriege konnte Deutschland an der entscheidenden Westfront mit Überlegenheit auftreten. Da wäre zu bedenken gewesen, wie diese Überlegenheit genutzt werden sollte. Zu einem entscheidenden Schlag gegen den Feind mit dem Ziel seiner Niederwerfung oder aber zu Verhandlungen. Verhandlungen hätten Verzicht auf Annexionen und Eroberungen bedeutet. Es gab einsichtige Stimmen, die dazu geraten haben, unter ihnen die hoher Militärs. Generalfeldmarschall Kronprinz Rupprecht von Bayern, der 1915 noch große Annexionen angestrebt hatte, schrieb bereits im Juli 1917 dem bayerischen Ministerpräsidenten: Selbst wenn die im Osten noch benötigten Truppen dort frei werden sollten, würden diese, es sind meist nur Truppen zweiter Güte, nicht genügen, im Westen eine Entscheidung herbeizuführen. Der bayerische Kronprinz meinte dann, im Spätherbst 1917 würden die Erschöpfung nach den feindlichen Offensiven des Sommers sowie das schlechte Wetter eine ruhige Zeitspanne bringen. Er führte weiter aus: Diese Zeitspanne muss meines Erachtens zu Verhandlungen mit dem Gegner ausgenutzt werden, indem man entweder den König von Spanien oder jenem von Schweden unsere Kriegsziele mitteilt, die sich auf die Erreichung des Status quo ante bellum unter Verzicht auf doch nicht einzutreibende Entschädigungen beschränken müssen. An der Forderung der Rückerstattung der Kolonien darf die Erreichung des Friedens nicht scheitern. Österreich muss dazu bewogen werden, mindestens einige Gebietsabtretungen an Italien zu machen, um wenigstens diesen Gegner definitiv loszuwerden. Kronprinz Rupprecht von Bayern, Führer einer Heeresgruppe an der Westfront, war also bereit, auf alle Eroberungen zu verzichten, notfalls sogar auf die Rückgabe der Kolonien. Es sollte allein der europäische Besitzstand vor Beginn des Krieges wieder anerkannt werden. Selbst der deutsche Kronprinz Wilhelm von Preußen, ebenfalls Führer einer Heeresgruppe an der Westfront, richtete ebenfalls im Juli 1917 eine Denkschrift an Kaiser, Reichskanzler und oberste Heeresleitung. Darin hieß es: Es handelt sich heute um die Erhaltung der Dynastie, um den Bestand des Deutschen Reiches und das Fortbestehen des deutschen Volkes. Diktieren unsere Gegner den Frieden, dann ist der letzte Buchstabe hohenzollernscher, preußischer und deutscher Geschichte mit dem gleichen Federstrich geschrieben. Dazu darf es nicht kommen. Und daher ist es unsere Pflicht, wenn es sein muss, auch auf einen Verständigungsfrieden einzugehen. Diese treffenden Urteile und, wie wir wissen, richtigen Prophezeiungen wurden von Ludendorff in den Wind geschlagen. Die gegebene militärische Überlegenheit konnte in der Vorstellung eines so einseitig denkenden Kopfes nur militärisch ausgenutzt werden. Das hieß, die Entscheidung durch eine Offensive suchen. Wenn also derjenige, für welchen die Gegenwart günstig ist, zu schwach ist, um den Vorteil der Verteidigung entbehren zu können, so muss er sich gefallen lassen, der ungünstigeren Zukunft entgegenzugehen. Denn es kann immer noch besser sein, sich in dieser ungünstigen Zukunft verteidigend zu schlagen, als jetzt angreifend oder als Frieden zu schließen. Clausewitz meinte hier einen aufgezwungenen Frieden. Die unzweifelhafte Erschöpfung Deutschlands, die von beiden Kronprinzen in ihren Stellungnahmen angeführt wurde, war für Ludendorff eine Sache mangelnden Willens. Offensichtlich kannte er nicht den Satz: Die Anstrengungen, welche das Ausringen eines langen Kampfes kostet, vollenden die Erschöpfung. Ludendorff wollte in einem wahrlich verzweifelten Versuch den Feind niederwerfen, ohne überlegt zu haben, wie es weitergehen sollte, falls dieser Versuch nicht zum Erfolg führte. Wollen wir den Gegner niederwerfen, so müssen wir unsere Anstrengungen nach seiner Widerstandskraft abmessen. Diese drückt sich durch ein Produkt aus, dessen Faktoren sich nicht trennen lassen, nämlich die Größe der vorhandenen Mittel und die Stärke der Willenskraft. Die vorhandenen Mittel des Feindes waren, wie sich zeigte, unermesslich. Sie unterschätzt zu haben, gehört zu den großen Fehlern der deutschen militärischen Führung. Die Willenskraft des Feindes musste sich zwangsläufig an dem Friedensdiktat von Brest-Litowsk orientieren. Die Aussicht auf einen Frieden, den Ludendorff ihnen diktieren würde, musste daher bei den Alliierten die letztmögliche Anspannung auslösen. Wenn der Gegner unseren Willen erfüllen soll, so müssen wir ihn in eine Lage versetzen, die nachteiliger ist als das Opfer, welches wir von ihm fordern. Dieser Erkenntnis schließt sich der folgende Gedanke logisch an. Endlich ist selbst die Totalentscheidung eines ganzen Krieges nicht immer für eine absolute anzusehen, sondern der erliegende Staat sieht darin oft nur ein vorübergehendes Übel, für welches in den politischen Verhältnissen späterer Zeiten noch eine Abhilfe gewonnen werden kann. Wie sehr auch dies die Gewaltsamkeit der Spannung und die Heftigkeit der Kraftanstrengung mäßigen muss, versteht sich von selbst. Dieser Einsicht folgte Bismarck nach der Schlacht von Königgrätz, als er seinen König bewog, um der Versöhnung mit Österreich-Ungarn willen auf den triumphalen Einzug in die Hauptstadt der besiegten Doppelmonarchie zu verzichten. Solches Denken war Ludendorff fremd. Er entschied für die Schlacht. Politische Überlegungen blieben dabei unberücksichtigt. Er ließ unbeachtet, was Clausewitz meinte, als er niederschrieb: Freilich drängt das politische Element nicht tief in die Einzelheiten des Krieges hinunter. Man führt keine Patrouillen nach politischen Rücksichten. Aber desto entschiedener ist der Einfluss des Elementes bei dem Entwurf zum ganzen Kriege, zum Feldzug und oft selbst zur Schlacht. Wie für die Frühjahrsoffensive geschrieben, so hört sich der folgende Absatz an: Der Angreifende kauft Friedensvorteile ein, die ihm bei den Unterhandlungen etwas gelten sollen, die er aber auf der Stelle bar mit seinen Streitkräften bezahlen muss. Führt dieses im Vorteil des Angriffs sich täglich vermindernde Übergewicht bis zum Frieden, so ist der Zweck erreicht. Es gibt strategische Angriffe, die unmittelbar zum Frieden geführt haben. Aber die wenigsten sind von der Art und die meisten führen nur bis zu einem Punkt, wo die Kräfte noch eben hinreichen, sich in der Verteidigung zu halten und den Frieden abzuwarten. Jenseits dieses Punktes liegt der Umschwung, der Rückschlag. Die Gewalt eines solchen Rückschlages ist gewöhnlich viel größer, als die Kraft des Stoßes war. Genauso vollzog sich das Geschehen von der Frühjahrsoffensive an. Die Überlegenheit der Deutschen war vertan. Und es trat ein, wovor Clausewitz gewarnt hatte. Das Übergewicht, welches man im Kriege hat oder erwirbt, ist nur das Mittel, nicht der Zweck, und muss für diesen daran gesetzt werden. Aber man muss den Punkt kennen, wohin es reicht, um nicht über diesen hinauszugehen und anstatt neue Vorteile Schande zu ernten. Der Ausgang der Frühjahrsoffensive ist bekannt. Die weiteren Ereignisse wurden durch ihr Scheitern ausgelöst. Dazu gehört auch die völlig überraschende und nachdrückliche Forderung der obersten Heeresleitung an die politische Leitung auf Herausgabe eines Waffenstillstands und Friedensangebots. Ludendorff ist unterstellt worden, und er selbst hat auch versucht, diesen Eindruck zu erwecken, als habe er auf dem Waffenstillstandsersuchen nur deshalb bestanden, weil er die alliierte Antwort als Fanal zum Weiterkämpfen auf Leben und Tod gebraucht habe. Welche katastrophalen Folgen die Waffenstillstandsbitte auf die Widerstandskraft der Armee und der Heimat haben musste, war von den Feldherren nicht bedacht worden. Als sie sahen, was für ein Unheil sie mit ihrem unerhörten Druck auf den noch nicht einmal ernannten Reichskanzler ausgelöst hatten, sprachen sie auf einmal von der Soldatenehre, von einer Festung, von einer Grabenbesatzung oder von einem Kriegsschiff, kann der militärische Führer in einer bestimmten Situation Kampf bis zum letzten Blutstropfen verlangen. Von einem großen Volk aber zu fordern, dass es die Fehler der politischen und militärischen Führung mit seinem Untergang bezahle, nur damit deren Ehre gerettet werde, das ist ein unbilliges, ist ein maßloses Verlangen. Im Felde unbesiegt, so hieß es in den 20er Jahren zum Beweise für die Dolchstoßlegende. Für das Heer der Soldaten war diese Behauptung richtig, nicht für seine Führung. Der Ausgang des Ersten Weltkrieges war das Ergebnis der Führung des Krieges, militärisch und politisch durch die oberste Heeresleitung. Ludendorff und Hindenburg stand es deshalb nicht zu, wie sie getan haben, ihre Schuld auf das Volk abzuladen. Selbst der eingangs zitierte Gutachter vor dem Untersuchungsausschuss des Deutschen Reichstages, der General von Kuhl, Chef der Heeresgruppe Kronprinz Ruprecht von Bayern, konnte in seinem widerspruchsvollen Gutachten nicht umhin zu sagen: Keinesfalls ist es angängig zu behaupten, der Krieg sei lediglich durch die Unterwühlung des Heeres und durch die Revolution verloren worden. Vieles musste zusammenkommen, um das deutsche Volk trotz ungeheurer, in der Geschichte nie erreichter Leistungen schließlich zu Fall zu bringen. Die Blockade mit ihrer verheerenden Wirkung, schließlich auch die geschickte feindliche Propaganda, haben an der Kraft unseres Volkes gezehrt, bis es nach heldenmütigem Kampfe erlahmte. Unserem erschöpften Heere fehlte der Ersatz. Es unterlag der außerordentlichen Überlegenheit des Feindes, nachdem die Amerikaner in ungeahnter Stärke auf dem westlichen Kriegsschauplatz erschienen waren. Der Zusammenbruch Bulgariens, der Türkei und schließlich Österreich-Ungarns raubte jede Hoffnung auf einen glücklichen Ausgang. Es soll auch durchaus zugestanden werden, dass der militärischen Kriegsleitung manche Fehler vorgeworfen werden können. Der besiegte Feldherr Ludendorff jedoch schrieb nach dem Kriege: Alle Theorien von Clausewitz sind über den Haufen zu werfen. Krieg und Politik dienen der Lebenserhaltung des Volkes. Der Krieg aber ist die höchste Steigerung völkischen Lebenswillens. Darum hat die Politik der Kriegführung zu dienen. Aus dem verständlichen Wunsch, seine Niederlage zu entschuldigen, entwickelte Ludendorff eine neue Theorie des Krieges. Sie beschäftigte sich vornehmlich mit dem Feldherrn, mit ihm selbst. Der Mann, der Feldherr ist, hat an erster Stelle zu stehen. Alles andere ist ungesund, schädlich und hemmend. Er legt in der Politik die Richtlinien fest, die sie in dem Dienst der Kriegführung zu erfüllen hat. Die Politik hat der Kriegführung zu dienen. Nur dann verdient das Volk einen Feldherrn, wenn es sich in seinen Dienst stellt. Sonst ist der Feldherr für das Volk zu schade. Ein so gewaltiges Geschehen wie der Erste Weltkrieg mit seiner Niederlage sollte den Deutschen Lehren erteilt oder sie wenigstens an die vergessenen Lehren ihres großen Denkers erinnert haben. Nichts dergleichen. Sie wurden ein weiteres Mal in den Wind geschlagen. Aber selbst nach der schmerzhaften Lektion des Zweiten Weltkrieges wird nicht oder nur zögernd begriffen, was der Krieg eigentlich ist. Die Existenz von Nuklearwaffen mit ihrer unerhörten Vernichtungskraft mag zu der Annahme verleiten, dass der Krieg als Fortsetzung der Politik unter Einmischung anderer Mittel überholt und deshalb ungültig sei. So verständlich diese Hoffnung ist, so irreal ist sie, weil sie aus dem Missverstehen dessen geboren ist, was Krieg eigentlich ist. In einem Brief, den Karl von Clausewitz nach der Niederschrift seines unvollendeten Werkes an einen Freund richtete, heißt es: Wir dürfen uns also nicht verleiten lassen, den Krieg wie einen bloßen Akt der Gewalt und der Vernichtung zu betrachten und aus diesem einfachen Begriff mit logischer Konsequenz eine Reihe von Folgerungen zu ziehen, die mit den Erscheinungen der wirklichen Welt gar nicht mehr zusammentreffen, sondern wir müssen darauf zurückkommen, dass der Krieg ein politischer Akt ist, der sein Gesetz nicht ganz in sich selbst trägt, ein wahres politisches Instrument, was nicht selbst wirkt, sondern von einer Hand geführt wird. Diese Hand ist die Politik. Nach diesen Entwicklungen brauche ich nicht zu beweisen, dass es Kriege geben kann, wo das Ziel ein noch geringfügigeres ist. Eine bloße Drohung, eine bewaffnete Unterhandlung oder, in Fällen von Bündnissen, eine bloße Scheinhandlung. Es wäre ganz unphilosophisch zu behaupten, diese Kriege gingen die Kriegskunst nichts mehr an. Sobald die Kriegskunst sich einmal genötigt sieht, einzuräumen, dass es vernünftigerweise Kriege geben kann, die nicht das Äußerste, das Niederwerfen und Vernichten des Feindes zum Ziel haben, so muss sie auch zu allen möglichen Abstufungen hinuntersteigen, die das Interesse der Politik fordern kann. Die Weltpolitik beweist jeden Tag die Richtigkeit dieser Sätze.